Erster ein Lied von David für den Musikchef. Zweiter her, hilf mir gegen böse Menschen. Schütze mich vor harten Männern. Dritter, sie denken an böse Dinge. Sie wollen jeden Tag Streit haben. Vierter, ihre Worte sind wie Gift von Schlangen. Sie sagen sehr böse Dinge. Fünfter her, schütze mich vor bösen Leuten. Sie wollen, dass ich hinfalle. Sechster, stolze Leute bauen Fallen für mich. Sie wollen mich fangen. Siebter, ich sage zum Herrn, du bist mein Gott. Bitte hör mein Gebet. Achter her, du bist meine Hilfe. Du schützt meinen Kopf im Kampf. Neunter her, gib den bösen Leuten nichts. Ihr Plan soll nicht klappen. Zehnter, meine Feinde sollen nicht gewinnen. Ihre bösen Worte sollen sie selbst treffen. Elfter, lass Feuer auf sie fallen. Sie sollen in tiefe Löcher fallen. Zwölfter, wer lügt, hat keinen Erfolg. Böse Menschen haben viel Pech. Dreizehnter, ich weiß, der Herr hilft armen Menschen. Er gibt ihnen Recht. Vierzehnter, gute Menschen danken dir. Sie dürfen bei dir leben.